Ja, also ich habe nochmal hin und her gerechnet. Wenn ich mit jetzt, was ich eigentlich vorhatte, mit Sympathie weitermachen wollte, das würde heute nicht fertig. Ich müsste auch enorm überziehen, was vor Weihnachten nicht gut ist. Würde das lieber gerne im Zusammenhang dann im neuen Jahr machen. Und jetzt eigentlich noch erstmal was anderes machen, was ich eigentlich am Anfang des Januars machen wollte, aber was für Sie vielleicht jetzt sogar praktischer ist, nämlich etwas zum wissenschaftlichen Arbeiten zu sagen. Und da brauche ich auch nicht die ganze Zeit, denn Sie haben wahrscheinlich auch noch einiges zu tun vor Weihnachten, sodass wir müssen mal sehen, wie wir damit klarkommen. Ja, die Klausuren sind geschrieben. Jetzt geht es so weiter, dass Herr Hanloser und Herr Mayran in der Korrekturphase drinstecken. Und unser Ehrgeiz ist, Ihnen Anfang Februar zu sagen, wie die Klausur ausgefallen ist. Aber das wichtigste Ergebnis, das kennen Sie ja schon, das ist die Erfahrung, die Sie selber gemacht haben. Den Reader können Sie jetzt beiseite legen. Schlüsselbegriffe haben Sie im Kopf. Und was Ihnen immer in der Soziologie begegnen wird, das können Sie jetzt schon mit schlafwandlerischer Sicherheit befragen, bei jedem Phänomen, wie aus der Pistole geschlossen, wo ist die Dimension sozialer Differenzierung, wo ist soziales Handeln, wo sind Systeme, Strukturen, wo Normen, und das wiederholt sich auch im nächsten Semester, im übernächsten Semester, das wiederholt sich bis zum BA-Abschluss, und im Master Soziologie wiederholt es sich auch nicht und wiederholt es sich auch noch weiter. Es wird komplizierter immer, das kann man sagen, es wird komplizierter, aber diese Kernfragen, die bleiben. Jetzt geht es um das Buch, das Sie sich ausgesucht haben und das Sie hoffentlich auch schon in Händen haben, denn die Weihnachtszeit ist immer wunderbar zum Bücherlesen unterm Tannenbaum und so. Die Tutorengruppen laufen weiter, sie sind auch weiter für Hochschulanfänger obligatorisch, und die Tutorinnen und Tutoren werden mit Ihnen planen, was sie sich vornehmen. Der Plan für die Vorlesung geht dann im nächsten Jahr weiter. Nach den sozialen Medien Geld und Macht kommt dann Medium Sympathie und Wahrheit. Heute möchte ich, wie gesagt, einiges zum wissenschaftlichen Arbeiten sagen. Und wir machen es heute auch so, dass Sie sich einfach gleich zwischendurch melden, wenn Sie Fragen haben oder irgendwas unklar ist oder irgendwas zu schnell geht. Entweder kann ich das dann gleich beantworten oder ich sage, darauf gehe ich später noch ein. Wir brauchen wahrscheinlich nicht ganz die 90 Minuten, sodass auch noch Zeit für die restlichen Weihnachtseinkäufe bleibt. Ja, wissenschaftliches Arbeiten, darum geht es. Das ist ja das, worum es überhaupt in der Universität geht. Sie sollen hier, kann man ja nicht oft genug betonen, auch wenn andere was anderes meinen, Sie sollen hier nicht wie Schüler lernen, sondern wie Studierende studieren. Das ist ein Unterschied. Studieren und Lernen sind zwei Paar Schuhe. Beim Studieren muss man auch ein bisschen lernen, klar, aber das ist nicht die Hauptsache. Das ist nicht die Hauptsache. Nun kennen Sie schon einiges an soziologischem Werkzeug und können, wenn man jetzt wieder aufruft, wissenschaftliches Arbeiten, wenn davon die Rede ist, können Sie schon einiges sagen. Sie können nämlich gleich anfangen mit Ihren Schlüsselbegriffen. Wissenschaftliches Arbeiten ist ein soziales Handeln. Da fällt Ihnen natürlich schon eine ganze Menge ein. Wissenschaftliches Arbeiten ist Kopfarbeit im Unterschied zur Handarbeit. Straßenbau ist Handarbeit, Gräben ausheben etc. Das heißt, es geht um soziale Differenzierung. Das haben wir schon. Ne? Für wissenschaftliches Arbeiten gibt es natürlich Normen, kommen wir auch noch zu. Und wer wissenschaftlich arbeitet, folgt Strukturbildung der universitären Institutionen, die ihre Geschichte haben, das wiederholt sich, universitäre Strukturbildung. Und wer studiert und wissenschaftlich arbeitet, ist Teil des Wissenschaftssystems. Sie merken also, unsere Schlüsselbegriffe können wir spielend bei jeder Frage durchdeklinieren. Sie können auch schon überlegen, wie es mit den sozialen Medien Geld und Macht geht beim wissenschaftlichen Arbeiten. Bücher zum Beispiel kosten Geld, aber ohne Bibliothek kann man nicht studieren. Und Sie sind ja vielleicht gerade dabei, mit ersten Anschaffungen, sich ihre eigene Privatbibliothek aufzubauen. Und jedes Semester stehen sie vor dieser unangenehmen Frage, soll ich mir das Buch kaufen? Soll ich es aus der UB ausleihen? Soll ich es in der Präsenzbibliothek lesen? Soll ich es im Lesesaal lesen? Das ist auch immer eine Preisfrage. Und natürlich auch eine Platzfrage. Wenn Sie viele Bücher haben, brauchen Sie ein Regal, kostet auch Geld. Wenn Sie mehrere Regale haben, muss Ihr Zimmer größer werden, etc. Da spielt also das Medium Geld schon ganz schön rein. Aber nicht nur Bücher kosten Geld, nicht, sondern so ziemlich alles in der studentischen Lebensweise kostet Geld. Für viele stellt sich die Frage, jobben, selbst Geld verdienen oder mehr studieren und bei den Eltern tanken oder BAföG beantragen. Und so, das sind alles enorme Probleme, wie ja die Proteste um BAföG und die Studiengebühren zeigen. Finanziell betrachtet, um nochmal beim Medium Geld zu bleiben, gehören Studierende eher zu den Armen als zu den Reichen. Und seit Generationen erwartet die Gesellschaft von ihren Studierenden, dass sie den Mangel an Geld, den sie haben, mit einem Reichtum an Fantasie und Kreativität wieder wettmachen. Das ist die Standarderwartung der Gesellschaft an sie, nicht? Den Mangel an Geld mit einem Reichtum an Fantasie und Kreativität wettmachen. Was nun das soziale Medium Macht geht, um unsere ganzen Sachen auch nochmal am wissenschaftlichen Arbeiten durchzudeklinieren, so spielt für das wissenschaftliche Arbeiten natürlich die Machtform Disziplin eine besondere Rolle. Sie erinnern sich an letzten Montag. Das sehen Sie schon an der Terminologie. Nicht diszipliniert nennen wir einen bestimmten Verhaltenstypus und diszipliniert nennen wir ja auch ein Fachgebiet, also ein Fach, eine Disziplin, nicht? Die Soziologie. Soziologie ist eben auch eine Disziplin. Nun, zur Geschichte dieser Disziplin werde ich im Teil C der Vorlesung nächstes Jahr noch einiges sagen. Aber Sie sehen, mit dem, was Sie jetzt schon aus dieser Vorlesung wissen, können Sie schon eine ganze Menge anfangen. Jetzt will ich mich auf einige praktische Fragen konzentrieren. Da ist vielleicht das eine oder andere dabei, was Sie an der Schule kennen. Manches kennen Sie vielleicht aus den Nebenfächern, aus soziale Konflikte-Seminaren oder Einführung in empirische Sozialforschung. Das kann ich nicht so recht abschätzen, wo ich jetzt Eulen nach Athen trage oder wo was Neues dazukommt. Aber vielleicht fangen wir einfach an. Wer studieren will, der, das heißt wissenschaftlich arbeiten, der sollte irgendwie schon so eine Idee haben, was das überhaupt ist. Was ist das, Wissenschaft? Was ist das? Vielleicht versuche ich eine Definition und dann würde ich sagen, was ist Wissenschaft? Die Wissenschaft, muss man dazu sagen, europäischer Provenienz oder euroamerikanischer Provenienz dann. Wissenschaft europäischer Provenienz definiert sich als ein von religiösen, von moralischen, von ökonomischen und politischen Anforderungen entlastetes, autonomes Unternehmen. Und zwar ein autonomes Unternehmen, das sich ausschließlich als eine auf Erkenntnis gerichtete geistige Tätigkeit versteht. Eine Tätigkeit, mit der das Informationspotenzial über die Welt, in der wir leben, erhöht wird. Also ein langer Satz, so kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Nicht? Wissenschaft europäischer Provenienz definiert sich als eine von religiösen, moralischen, ökonomischen, politischen Anforderungen entlastetes autonomes Unternehmen, das sich ausschließlich auf eine auf Erkenntnis gerichtete geistige Tätigkeit versteht, mit der das Informationspotenzial über die Welt, in der wir leben, erhöht werden soll. Das ist das, was wir machen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also Zielpunkt alles wissenschaftlichen Arbeitens ist, das Informationspotenzial über unsere Welt zu erhöhen. Und daraus folgt nun gleich die erste praktische Anweisung, die ist schon sehr alt, nämlich von Wilhelm von Ockham. Das war 1285 bis 1347. Der hat gesagt, data non sunt reduplicanda praeter necessitatem. Latein ist als Voraussetzung für Soziologie vor ein paar Jahren abgeschafft worden. Deshalb muss ich das übersetzen. Nicht? Data, Informationen sollen nicht wiederholt werden, es sei denn, es ist nötig. Man nennt das das Ockhamsche Rasiermesser. Ein ganz wissenschaftliches Instrument zum technisches Instrument zum Arbeiten. Also, wenn Sie etwas in einem Satz gesagt haben, ist es sinnlos, dieselbe Information noch einmal zu sagen. Nicht wahr? Verdopplung von Informationen, nicht, erhöht nicht das Informationspotenzial über die Welt. Ist einsichtig. Ne? Das heißt jetzt, wenn Sie Ihren Kommentar schreiben oder überhaupt, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten, bitte machen Sie in Ihren Arbeiten jede Aussage nur einmal. Nicht wahr? Und wenn Sie es wiederholen, dann fällt Ihnen Ockhams Rasiermesser ein, nicht? Data, Nonsens, Republikaner etc. Also keine Verdopplung. Wie schreibt man das? Also wie ich schon im ersten Abschnitt geschrieben habe und wie ich dann im zweiten Abschnitt auch wiederholt habe und wie ich im dritten Absatz auch gesagt habe, sage ich es jetzt im vierten Absatz noch einmal, dass Weber der Auffassung ist etc. etc. etc. etc. Also diese Verdoppelung, da müssen Sie sehen, dass Sie die mit einem Rasiermesser wegschneiden. Und wenn Sie dann Zusammenfassungen machen, da wiederholt sich ja auch etwas in Zusammenfassungen, dann bemühen Sie sich auch bei Zusammenfassungen möglichst durch neue Formulierungen, durch prägnantere Formulierungen, die Sache auf den Punkt zu bringen, dass sozusagen das Konzentrat, die Zusammenfassung, noch einmal einen anderen, stärkeren Ausdruck bekommt und nicht einfach nur eine Data Reduplicanda ist. Also, Sie wissen, worum es geht in der Wissenschaft und im Studium. Es geht darum, das Informationspotenzial zu erhöhen. Anders gesagt, es geht in der Wissenschaft um neue Erkenntnisse. Neue Erkenntnisse. Nun ist das überhaupt nicht leicht zu sagen und jetzt fangen die ganzen Probleme an, was das Neue ist. Was ist das Neue? Also der Einfachheit halber sollte man zunächst mal unterscheiden und sagen, ist etwas für mich neu? Ist etwas für mich neu? Oder ist etwas überhaupt neu? Ist etwas überhaupt neu? Also wenn Sie zum Beispiel sich jetzt entschieden haben, Ihren Kommentar über Goffmans Interaktionsrituale zu schreiben und Sie beziehen sich da, haben Sie gefunden, auf den Aufsatz eines, neuseeländischen Soziologen aus diesem Jahr, der Goffmans Soziologie ganz kritisch diskutiert. Wenn Sie sich darauf beziehen, und ich lese das, so wäre das für mich subjektiv neu, denn ich habe in diesem Jahr überhaupt keine Aufsätze zu Goffman gelesen und recherchiert. Ich habe auch im 2008 habe ich keine Aufsätze zu Goffman recherchiert, auch 2007 nicht. Weiß gar nicht, wann ich mal Aufsätze wieder zu Goffman, müsste ich lange nachdenken. Für mich wäre das dann neu, was Sie da rausgefunden haben. Wenn man anfängt zu studieren, ist natürlich sehr vieles neu. Das versteht sich, aber im Laufe des Studiums, nächsten Semester, übernächsten Semester, werden Sie eine Erfahrung machen. Sie werden merken, wie sich Aussagen wiederholen. Es kommt dann viel häufiger vor, dass Sie einen Text lesen und stellen fest, ja, also 50%, was da drin steht, kenne ich schon. Das kenne ich schon aus anderen Texten. Das heißt, das, was für Sie subjektiv neu ist, nimmt mit der Menge der Lektüre zu. Und wenn Sie ganz lange lesen und wenn Sie in der Wissenschaft bleiben und in so einer Situation sind wie ich, dann müssen Sie schon lange suchen, bis Sie mal was Neues finden. Nicht? Das wird es weniger. Nun ist für das wissenschaftliche Arbeiten dieser subjektive Neuigkeitswert zwar notwendig, aber das Ziel besteht ja darin, das Informationspotenzial über unsere Welt nicht nur subjektiv für mich, sondern auch objektiv zu erhöhen. Das objektiv zu erhöhen. Und das ist natürlich ein Mammutziel, ein riesengroßes Ziel und es ist fraglich, ob es viele Wissenschaftler gibt, die das überhaupt erreichen. Wir wissen auch angesichts der Menge von Aussagen, die im Universum der Wissenschaft kursieren, Wir wissen nicht genau, wie wir überhaupt das feststellen können, ob eine Information nun objektiv neu ist oder nicht. Denn es kommt ja auch vor, dass neue Ideen zuerst gar nicht als neue Ideen erkannt werden. Das haben wir ja auch. Und die Wissenschaftler viel, viel später sehen und merken, dass da mal ein Text vor Jahren erschienen ist, der was ganz Neues enthalten hat. Vielleicht ist der Autor oder die Autorin schon längst verstorben. Man entdeckt das erst viel später, dass da etwas Neues in die Welt gekommen ist. Das sind ungeheure Komplikationen dieses Postulats der objektiven Erhöhung des Informationspotenzials über unsere Welt. Aber diese Komplikationen, die sollten uns nicht davon abbringen, dass wir uns irgendwie bemühen sollten, das Informationspotenzial der Welt, in der wir leben, nicht nur subjektiv, sondern eben auch objektiv zu erhöhen. Das ist das, was man ein Ideal sagen kann. Das ist ein Ideal oder kann auch sagen, es ist eine regulative Idee. Eine Idee, nach der wir uns richten, und wo diese Idee nicht mehr aufrechterhalten wird, da verdorrt jede Wissenschaft und es kommt zu unendlichen Wiederholungen aller möglichen bekannten Sachen. Ja, was das Neue angeht, das ist schwierig. Da hat der Historiker Hermann Heimpel hat einen Merksatz aufgestellt, den ich Ihnen nicht vorenthalten will. Ein etwas hinterhältiger Merksatz, der lautet einfach: Belesenheit schützt vor Entdeckungen. Belesenheit schützt vor Entdeckungen, das heißt, wenn Sie viel lesen, sind Sie davor geschützt, Entdeckungen zu machen. Sie merken den ironischen Hintersinn, der diese Formulierung hat. Ja, wie geht man vor beim wissenschaftlichen Arbeiten? Mein nächster Punkt. Wenn es darum geht, das Informationspotenzial zu erhöhen, subjektiv und objektiv, so ist der erste Schritt, denke ich, immer erst einmal festzustellen, was man schon weiß. Was man schon weiß. Das unterschätzt man häufig, was man eigentlich alles schon weiß. Und das Vorwissen, das Studierende an die Uni mitbringen hier in der Bundesrepublik, das macht schon eine ganze, ganze Menge aus. Teils, was ist das? Teils ist das natürlich Schulwissen irgendwie, Schulwissen. Teils ist das Wissen aus Medien, teils ist das Wissen aus privater Lektüre und ein riesengroßer Teil ist natürlich Wissen vom Hörensagen, was man so alles gesagt bekommt, was man so hört und aufschnappt und hier etwas aufschnappt. Und wenn Sie sich mal im Einzelnen bei einem Punkt die Frage stellen, was man mal tun sollte, um das mal auszuprobieren, sich die Frage stellen, ja, woher weiß ich das eigentlich? Woher weiß ich dieses oder woher weiß ich jenes? Und wenn Sie darüber nachdenken, merken Sie, was für eine Mühe macht, das überhaupt zu rekonstruieren, woher Sie das wissen, was Sie alles wissen. Und wenn Sie jetzt anfangen zu studieren, das heißt eben wissenschaftlich zu arbeiten, dann brauchen Sie eine gewisse Einstellungsänderung. Und ich würde sagen, es ist eine neue und für Sie wahrscheinlich auch sehr ungewohnte Aufmerksamkeit den Quellen ihrer Information gegenüber. Nicht? Normalerweise sammelt sich Wissen an und das scheint Ihnen irgendwie plausibel oder interessant und dann übernimmt man das so, man weiß gar nicht mehr woher und was. Das ist auch im Alltag normal, aber im wissenschaftlichen Arbeiten brauchen Sie eine neue Aufmerksamkeit den Quellen Ihres Wissens gegenüber. An der Uni gilt einfach, Sie müssen sich merken oder notieren oder irgendwie fixieren, woher die Information kommt. Woher kommt das? Wer sagt das? Wo steht das? Wo kommt das her? Was ist der Urheber dieser Information? Das ist der Unterschied jetzt von wissenschaftlichem Arbeiten und anderen Arbeiten. Der Lehrer an der Schule wird Ihnen nie verraten, wo er das alles weiß, was er weiß. Er weiß es einfach und Sie glauben ihm, weil er der Lehrer ist. An der Uni ist das halt was anderes. Eine Information ohne Quellenangabe hat in der Wissenschaft eigentlich wenig Wert. Wenig Wert. Und wenn Sie fragen, warum ist das nötig? Warum haben Informationen ohne Quellenangaben, sind die wissenschaftlich wertlos? Nun, ganz einfach, mit der Quellenangabe ist, wie soll man sagen, eine Spur gelegt, der jeder nachgehen kann, um herauszubekommen, ob es sich um eine trübe oder um eine saubere Quelle handelt. Mit den Quellenangaben werden Spuren gelegt. Und die Spuren müssen so angelegt sein, dass man sie auch zurückverfolgen kann. Zurückverfolgen wie ein Clickstream. So zurückverfolgen. Wenn Sie nicht aufpassen, dann kann es nämlich passieren, dass Sie eine Quelle benutzen, die verdorben ist. Die verdorben ist, wo etwas drinsteht, was eigentlich nicht richtig ist. Und da das jedem von uns, mir und Ihnen und anderen Wissenschaftlern auch passieren kann, da haben wir uns in der Scientific Community geeinigt, dass wir uns gegenseitig sagen, woher wir unsere Informationen haben. Das ist sozusagen ein Konsens, ein wissenschaftlicher Konsens. Und das ist der tiefere Grund, warum wissenschaftliche Texte in der Regel Quellenangaben haben. Das ist der einfache Grund. Wenn ich sage in der Regel, heißt das, wenn nicht extra gesagt wird, machen Sie mal eine Ideenskizze oder ein Essay oder ein Protokoll oder solche Arbeitsformen, die wir ja auch im Studium haben, dann wird dann meistens ohne Quellenangaben. Aber wenn gesagt wird, Sie müssen Quellen angeben, dann werden Quellen erwartet. Und Quellen werden jetzt auch erwartet natürlich für den Kommentar in dieser Lehrveranstaltung. Das ist kein Essay, sondern eine Auseinandersetzung mit einem Buch, wozu Sie noch etliches andere dann dazu recherchieren, wie Sie auf dem Merkblatt ja gelesen haben. Wie jetzt so Quellenangaben zu machen sind, darauf gehe ich jetzt gleich noch ein. Vorher ist mir noch eine andere Sache wichtig. Wenn man zu studieren beginnt, das geht allen so, hat man es im ersten Semester mit einer Unmenge von neuen Informationen zu tun. Die stürmen auf einen ein und gegen diese Informationsfülle, da schützt man sich irgendwie. Da schützt man sich. Und ein ganz zentraler Schutzmechanismus ist die Gutgläubigkeit. Die Gutgläubigkeit ist ein Schutzmechanismus. So, wir nehmen das mal so. Der sagt das jetzt so hier, nicht? Das nehmen wir, die Gutgläubigkeit. Man glaubt das, weil das da schwarz auf weiß geschrieben steht in irgendeinem Lehrbuch, oder man glaubt das, weil das der Prof so gesagt hat. Das ist eine ganz normale erste Phase. Und diese Phase geht dann zu Ende, wenn man damit konfrontiert ist, dass zu ein und derselben Sache in einem Text etwas völlig Gegenteiliges als im nächsten Text steht. Das fängt bei einfachen Fakten an. Da sagt dann einer, die Einwohnerzahl von Freiburg ist 200.000, steht in einem Text, im anderen Text die Einwohnerzahl von Freiburg ist 300.000. Und dann stehen sie vor dem Problem. Oder dass zur selben Sache der eine Professor das sagt und der andere Professor das Gegenteil sagt. Wenn Sie solche Erfahrungen machen, und das kommt über kurz oder lang, passiert das, angefangen von banalen Faktendingen bis hin zu ganz komplizierten Interpretationen, dann funktioniert eben die Gutgläubigkeit einfach nicht mehr. Das können Sie verstehen, das geht dann nicht mehr. Dann ist man gezwungen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Und das führt dann in eine weitere Phase ein, und die hat bei mir die Überschrift Kultivierung des Zweifels. Die Kultivierung des Zweifels. Dann entsteht langsam so etwas wie ein Habitus des Studiums, ein wissenschaftlicher Habitus, der eigentlich reflexhaft zunächst mal bei jeder Information zuerst daran denkt, dass sie falsch sein könnte. Sie lesen was, könnte falsch sein. Sie lesen was, könnte falsch sein. Wenn Sie in diese Phase geraten, die nicht unbedingt nur angenehm ist, wie Sie sich vorstellen können, aber dann können Sie sich auf jeden Fall beglückwünschen erstmal. Sie nehmen dann die Dinge, die Sie erfahren, nicht für bare Münze, sondern Sie halten sie in einer Schwebe. Ganz wichtig. Und dann benutzen Sie immer den Konjunktiv. Es könnte so sein, es könnte aber auch anders sein. Der sagt da, das könnte aus den und den Gründen richtig sein. Der sagt das, das könnte aus den und den richtig sein. Nicht? Sie halten es in der Schwebe, im Konjunktivischen. Und in dem Moment, wo Sie in diese konjunktivische Zweifelsphase hineinkommen, haben Sie zugleich eine Aufgabe, nämlich die Aufgabe herauszufinden, wie die Sache, um die es geht, denn wirklich ist. Das ist der Schritt. Nun werden Sie sagen, na, das kann man ja nicht bei jeder Sache durchhalten. Ist ja völlig klar, das geht gar nicht. Wenn Sie sich das, wenn Sie sich diese Maximen dauerhaft umsetzen, wird es schwierig. Man kann das nicht bei jeder Sache durchhalten, aber wenn Sie dann ein Thema haben oder einen Kern, den Sie bearbeiten wollen, dann müssen Sie an der Stelle Ihre Zweifel kultivieren. Ja, was ist eine klare Quelle? Was ist eine verdorbene Quelle? Was ist ein seriöser Text? Was ist ein verdächtiger Text? Natürlich, bei mündlichen Aussagen spielt sowas wie Performativität eine Rolle. Irgendwie, Professor muss sympathisch sein, sonst glauben Sie ihm nicht. Wenn das irgendwie ein unsympathischer Typ ist, dann kann der nochmal so viel die Wahrheit sagen, nicht? Dann geht das nicht so rüber. Also im Mündlichen spielen diese performativen Elemente natürlich die Rolle. Glaubwürdigkeit, ist das glaubwürdig? Ist die Person glaubwürdig? Von Nietzsche gibt es einen schönen Aphorismus, wo er so den Gedanken entfaltet und sagt, also, na gut, der Satz, den der sagt oder so, das stimmt. Aber wenn ich den Ton höre, in dem der das sagt, dann stimmt es wiederum nicht. Solche Erfahrungen macht man ja auch. Bei mündlichen Aussagen spielen solche Sachen eine Rolle. Im Text ist es sozusagen abgespeckter, nüchterner. Da haben Sie nur die dürren Buchstaben. Aber die Fragen bleiben natürlich. Treffe ich auf einen vertrauenswürdigen Zeugen oder treffe ich auf einen, der die Sache verzerrt? Und das zu unterscheiden ist nicht einfach. Und Sie brauchen auch einigen kriminalistischen Scharfsinn, um die geistigen Übeltäter, von denen die Universitäten voll sind, zu entlarven. Nun, wenn es sich um Geschehnisse handelt, die Sie selbst mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Augen gehört haben, wo Sie leiblich präsent waren und das erlebt haben selber, dann sind Sie sich natürlich relativ sicher, dass Sie eine saubere Quelle haben. Denn Sie selbst kennen sich ja am besten. Klar, da können Sie es ja an sich selber prüfen, ob das eine saubere Quelle ist oder ob Sie sagen, na, in der Situation habe ich eigentlich gepennt, habe ich gar nicht gehört, was der gesagt hat. In der empirischen Sozialforschung, die Sie ja dann ab dem zweiten Semester auch selber in kleinen Projekten durchführen werden, da sind Sie das selbst, die unmittelbar die Daten aus beobachteten sozialen Situationen heraus erheben. Sei es als teilnehmende Beobachtung, sei es mit einem Interview, sei es mit einem Sozialexperiment, mit einem Fragebogen, alle die Dinge, die Sie bei Baldo Blinkert in den Projekten ja schon vorgestellt bekommen haben, wie man da arbeitet. Und dann werden Sie auch die Ersten überhaupt sein, die das entsprechende soziale Geschehen, das Sie untersucht haben, verschriftlichen. Sie werden sind die Ersten, die das in eine Textform bringen. Das heißt eben, Worte für Ereignisse zu finden, die vielleicht auch aus ganz anderen Sachen bestehen als auf Worten. Und zwar für Ereignisse zu finden, das aufzuschreiben, Ereignisse, die als Text vorher gar nicht existierten oder flüchtig einfach weg waren, verschwunden sind, wie Schall und Rauch. Die existieren als ein Text, die aber nun, nachdem sie Text geworden sind von anderen, die überhaupt nicht dabei gewesen sind, gelesen werden können. Ein ganz entscheidender Schritt der Verschriftlichung. Also wo Sie selbst Zeuge einer Wirklichkeit sind, können Sie so viel Vertrauen zu dem Zeugnis haben, wie Sie Selbstvertrauen besitzen. Das ist klar. Und ganz anders stellt sich dann aber die Frage der Vertrauenswürdigkeit einer Quelle, wenn es eben um Texte geht, die andere geschrieben haben, und das ist in der Regel die Hauptmasse im Studium. Die Daten, die Sie selbst aus unmittelbarer teilnehmender Beobachtung, Recherche oder weiter erheben, aus einer sozialen Situation heraus, ist ein kleiner Bruchteil von den Daten, die Sie über Texte aufnehmen. Und bei Texten brauchen Sie die Quellenangaben, damit jeder die Vertrauenswürdigkeit der Quelle überprüfen kann. Ja, Quellenangaben, das kennen Sie vielleicht schon. Das gehe ich einfach durch, um auch den Sinn des Ganzen Ihnen erläutern, damit es nicht nur technisch wird, sondern damit wir auch eine Vorstellung bekommen, warum überhaupt Wissenschaftler sich an so komische Normen wissenschaftlichen Arbeitens halten. Also, die Quellenangabe hat vier Elemente, Autor, Titel, Ort und Jahr. Das gehört zu jeder Quellenangabe und zwar gleichgültig jetzt, ob die Quelle ein Printmedium ist, wie wir heute sagen, oder eine Webpublikation oder ob es ein unveröffentlichtes Archivmaterial ist oder ein Text, den Sie im Papierkorb in der Kajo gefunden haben, der Ihnen irgendwie interessant zu sein scheint. Ja. Ich gehe die einzelnen Elemente durch. Es gibt, wie man das technisch machen kann. Das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen. Da haben wir einen Text, der als Einführung in die Anfertigung von Hausarbeiten, haben Ihnen die Tutorinnen und Tutoren vielleicht schon gesagt, steht auf der Homepage des Instituts, können Sie sich runterladen, da ist das Technische drin. Ich gehe jetzt mal die etwas ausführlicher auf die komplexeren Sachen ein. Das Einfachste scheint natürlich zu sein der Titel. Der Titel, nicht? Bücher zum Beispiel haben einen Titel, dann haben sie vielleicht auch einen Untertitel. Die Untertitel sind manchmal sehr lang. Zum Titel gehören eigentlich alle Angaben, die auf dem Titelblatt stehen. Also zum Beispiel, was steht da drauf? Da steht drauf, Otto Meyer, das Leben der Waldameise mit einem Vorwort von Niklas Luhmann und einem Nachwort von Michel Foucault. Das ist alles Titel, das ist alles zum Titel dazu. Dann gibt es, also, zum Titel gehören, natürlich der Titel, der Untertitel, das Vorwort, das Nachwort oder bei manchen steht mit einem Geleitwort von etc. Bei Büchern, dann gibt es Texte in Sammelbänden und Zeitschriften, das heißt, da gibt es schon mal zwei Titel, den Titel des Aufsatzes und den Titel des Sammelbandes beziehungsweise den Titel der Zeitschrift. Und dann gibt es noch Bücher oder Sammelbände, die zu Reihen gehören. Und die Reihe hat dann auch nochmal einen Titel. Sie merken, Titel ist eine ganze Menge, was da reingehört. Alle diese Titeleien, wie wir dazu sagen, die müssen Sie ganz einfach Wort für Wort angeben, wenn Sie den Text als Quelle benutzen. Printmedien. Dasselbe gilt für Quellen aus dem Web, wobei natürlich schon einige Probleme auftauchen. Denn manchmal sind die Texteinheiten leicht erkennbar, dann haben sie auch einen Titel. Manchmal, da haben sie was, das ist spannend und sie scrollen und klicken sich dumm und dämlich und finden überhaupt keinen Titel. Dann müssen Sie den Verdacht haben, dass Sie in der Dunkelwelt verdorbener Quellen gelandet sind. Kommt häufig vor. Titel, da muss man vielleicht noch einen Punkt dazu sagen. Titel können täuschen. Titel können täuschen. Sie werden mit der Zeit merken, dass es etliche Wissenschaftler gibt, die nur über ein sehr spärliches Gedankensortiment verfügen, die aber vor einem Problem stehen, nämlich vor dem Problem stehen, dass sie jedes Jahr 4 bis 5 bis 8 bis 9 bis 10 Aufsätze publizieren, damit ihre Forschungsbilanz bei Ratings und Rankings und bei Zentrum für Hochschulentwicklung besser aussieht. Und wenn solche Leute unter solchen Nöten, in solchen Nöten sind, dann neigen sie dazu, ein und denselben Inhalt mit einigen geringfügigen Umsetzen der Textbausteine, was ja heute technisch alles leicht geht, unter sehr verschiedenen Titeln immer wieder zu präsentieren, sodass man aus einem ganz kleinen Gedankensortiment spielend 6 Aufsätze machen kann, in der Hoffnung, dass das niemand merkt. Wenn Sie solche Trickser entdecken, dann nehmen Sie das auch in Ihren Text auf und schreiben dann in einer Anmerkung runter, nicht? Unter dem Titel XY finden sich dieselben Ausführungen von Maximus Meyer wie unter den Titeln YZ, unter den Titeln ZX, unter den Titeln sowieso und sowieso und sowieso. Dann entdecken Sie das auf. Das hilft allen anderen, die das lesen, wissen, ich brauche nur von Maximus Meyer einen Text zu lesen, in den anderen steht dasselbe drin. Titel können auch täuschen, was den Inhalt angeht. Eine Zeit lang war es Mode, sehr blumige und poetische Titel zu machen oder Zitate. Gestern kam ich nach Hause von Wilhelm Otto. Nicht? Was war, können Sie gar nicht mit anfangen. Nicht? Wenn dann kein Untertitel steht, wissen Sie gar nicht, was das ist. Ist das ein Roman oder irgendwas? Es ist eine wissenschaftliche Untersuchung über Migration. Na gut, hätte er doch gleich sagen können. Nicht? Also bei diesen blumigen Titeln, die hören sich zwar schön an, überlassen wir lieber den Dichtern. Wenn Sie selber mal Titel prägen, also selber titeln, Hausarbeit oder Referat oder irgendwas braucht ja auch mal einen Titel, dann prägen Sie bitte klare und informative Titel. Das ist ganz wichtig, dass in dem Titel auch drinsteht, was Sie dann tatsächlich machen wollen. Ja. Ja, also Titel, ich mache weiter mal mit dem, was alles zur Quelle dazugehört, mit der Jahresangabe. Ja, jeder Text, auch der Text, den Sie jetzt schreiben, was Sie da schreiben, oder der Text, den Sie für Ihre Recherchen im nächsten Semester schreiben, der Text, der irgendwie in der Buchhandlung zu haben ist, in der Bibliothek steht, jeder Text ist irgendwann mal zuerst niedergeschrieben worden. Und das ist eine Zeitangabe, die sehr wichtig ist. Warum? Sie ist wichtig, um den Text in einen historischen Kontext zu situieren. Nicht? Der ist geschrieben. Wann ist er denn geschrieben? Vor 9/11, nach 9/11. Vor dem Fall der Mauer, nach dem Fall der Mauer. Nicht? Diese Datierung des Textes, das muss man nicht immer wissen. Manchmal ist es auch sehr schwer herauszubekommen. Nicht? Aber zur Jahresangabe gehört zunächst mal eine Reflexion über das Jahr der Niederschrift. Das kann man ja ungefähr rechnen. Wenn heute ein Buch erscheint, jetzt bei der Buchmesse erschienen ist, zu irgendwas. Manchmal schreibt der Autor ein Vorwort und dann schreibt dann runter, Freiburg im Frühling 2007, erscheint 2009. Da haben Sie einen Anhaltspunkt, wann das geschrieben worden ist. Manchmal fehlt das völlig, da müssen Sie ungefähr mal kalkulieren, wie lange braucht es, ein Buch zu drucken, wie lange braucht es, das zu machen, wie sind so die Produktionszeiten der Verlage. Dann kommen Sie ungefähr an das Datum der Niederschrift heran. Die müssen Sie nicht angeben, aber Sie müssen eine Vorstellung davon haben, wann der Text geschrieben wurde. Weil wenn er dann geschrieben ist, dann ist er geschrieben, dann steht er fest. Wie der Text der Papyrusrollen auf dem alten Ägypten, die wir heute noch lesen können. Dann kommt eine zweite Jahresangabe dazu, nämlich das Jahr, in dem der Text erst veröffentlicht wurde. Das heißt, was heißt das sozial? Sozial ist das der Zeitpunkt, an dem andere ihn überhaupt lesen konnten. Der Niederschrift kann das nicht lesen, es sei denn, die Manuskripte werden weitergegeben. Das Jahr der Erstveröffentlichung, das ist nun ein ganz wichtiger Zeitpunkt, und zwar für unseren zentralen wissenschaftlichen Gestus, nämlich für die Frage, wer zuerst das Informationspotenzial über unsere Welt in diesem speziellen Bereich erhöht hat. Das ist das Datum der Erstveröffentlichung. Und in der europäischen Wissenschaft haben wir uns das so angewöhnt, dass wir die Pioniere, die Entdecker, die neue Perspektiven vorlegen, dass wir die in ganz besonderer Weise ehren. Und daher, genau aus diesem sozialen Grund, ist das Datum der Erstveröffentlichung so wichtig, genauso wichtig wie das Datum der ersten Landung von Menschen auf dem Mond. Die nächsten waren dann halt die zweiten. Erstveröffentlichung. Ja, dann die dritte Jahresangabe, die wichtig ist. Das ist das Jahr, in dem der Text, den ich gerade in der Hand habe, erschienen ist. Der Text, aus dem ich die Informationen entnehme. Das kann der Text der Erstveröffentlichung sein, aber muss es nicht sein. Muss es nicht sein. Und diese Jahresangabe der benutzten Ausgabe ist unverzichtbar. Warum? Weil Sie diese Sache ja selbst mit eigenen Augen in der Hand gehabt haben und unbezweifelbar haben Sie es gesehen, da steht es genau so steht es da. In dieser Ausgabe, die ich benutzt habe. Nun werden Sie sagen, was soll das? Bücher haben manchmal mehrere Auflagen. Und es kann sein, dass sich von Auflage zunächst mal die Seitenzahlen verändern. Dann stimmen die Seitenzahlen schon nicht mehr. Oder die Autoren haben den Text verändert. Manchmal ist das fair. Dann schreibt der Autor oder die Autorin dazu, dritte verbesserte oder dritte verbesserte und vermehrte Auflage und signalisiert dem Leser, okay, hier habe ich was anders gemacht an dem Text. Aber manchmal, und das ist häufiger als man denkt, sind die Änderungen im Text verschwiegen. Sie sind verschwiegen. In der neuen Auflage bereinigt dann der Autor ein paar Jahre später die Fehltritte seiner früheren Ausgaben und sagt nichts dazu. Und das ist gerade bei Texten, die im 20. Jahrhundert erschienen sind, mit seinen Totalitarismen und den politischen Turbulenzen, denen die Autoren ausgesetzt waren, sehr oft passiert. Zum Beispiel Erstausgabe 1937 mit Hakenkreuz auf dem Buchdeckel, Lobeshymnen auf den Führer Adolf Hitler, rassistischen Argumenten im Text. Zweite Auflage 1950, alle verdächtigen nazifreundlichen Aussagen sind stillschweigend bereinigt. Wenn Sie dann nachlesen nebeneinander, merken Sie, aus Rasseunterschieden sind kulturelle Unterschiede geworden. Nicht? Das ist benutzte Ausgabe, die Sie haben, und Erstausgabe. Auch große Philosophen, wie zum Beispiel Ernst Bloch, haben mit der wachsenden Enttäuschung etwa über den Stalinismus in der Sowjetunion in späteren Neuauflagen ihre Werke selbst gesäubert. Bloch hat dann einfach alle Bezüge auf Stalin, den Bolschewismus, stillschweigend in den späteren Auflagen getilgt. Also das Jahr der Ausgabe, die Sie selbst vor Augen haben, muss in jedem Fall angegeben werden. Printmedien, Webpublikationen, müssen Sie zwei Daten angeben. Einmal das Datum der Veröffentlichung und dann das Zugriffsdatum. Manchmal kriegen Sie das Datum der Veröffentlichung gar nicht richtig raus, steht da gar nichts drin. In jedem Fall müssen Sie das Zugriffsdatum haben. Also, wann Sie das zugegriffen haben. Und dann klicken Sie es weg, ist ja wieder weg. Sie müssen das Zugriffsdatum haben. Aber Vorsicht eben, bei Webpublikationen können Sie eben nicht immer sicher sein, ob der Text nicht verändert wurde, nachdem Sie zugegriffen haben. Es kann auch passieren, dass die Seite, die Sie als Quelle angeben, eine Woche später schon wieder aus dem Netz rausgenommen ist. Und dann ist Ihre Quelle verschwunden. Sie ist weg. Dann kommen Sie in Beweisnot. Und dann können Sie sagen, ja, aber es war doch im Netz. Es stand doch da, ich hab's doch und so, es war doch da, jetzt ist es weg. Wo war es denn? Komm nicht hin. Also wenn Sie an der Stelle sicher gehen wollen, da machen Sie das ganz einfach. Sie drucken sich die benutzten Quellen als Hardcopy aus oder Sie speichern sie auf Ihrer eigenen Festplatte, damit Sie sie erhalten und notfalls, wenn nachgefragt wird, auch wieder anführen können. Das ist ja, Sie schaffen sich ein eigenes Archiv. Und das passen Sie auf, dass Ihnen das nicht abstürzt. So muss man sagen, dass natürlich viele der heutigen Software so eingestellt sind, dass vor der Abgabe von Examensarbeiten meist der PC zusammenbricht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Techniker haben das offensichtlich so eingerichtet. Also, Sie müssen Ihre Quellen sichern. Sie müssen das sichern. Ne? Und Sie merken schon, mit dem Web kommen ganz neuartige Beweisprobleme für Informationen auf uns zu. Und nicht umsonst ist das Web ja ein Tummelplatz für alle möglichen Verschwörungsfantasien und Verschwörungsnachrichten, was ein eigenes Recherchefeld. Ja, bei Zeitschriften gehört natürlich die Angabe des Jahrgangs der Zeitschrift, die Heftnummer, Quartalsnummer und sowas dazu. Wenn Sie Zeitungen haben, das Datum der entsprechenden Tagesausgabe. Ja, Jahresangabe, was haben wir noch? Titel, ja, jetzt haben wir die Ortsangabe. Die Ortsangabe, da muss man im ersten Semester auch noch immer sagen, Ortsangabe bezieht sich auf den Verlagsort, also nicht den Wohnort des Autors, was auch schon mal mir vorgekommen ist, dass jemand bei Ortsangabe gesagt hat, Martin Walser Konstanz. Also Ort des Verlages ist dann entscheidend. Ne? Was sind Verlage? Verlage sind Unternehmen, die aus Manuskripten Bücher machen, um das zu sagen. Also es gibt zum Beispiel in Freiburg gibt es etliche Verlage, große Verlage wie der katholische Herder Verlag. Es gibt klitzekleine Verlage wie Orange Press. Die Wissenschaftslandschaft in Deutschland ist traditionellerweise föderalistisch und dezentral. Das heißt, hier finden Sie viele verschiedene Ortsangaben. Nicht? Freiburg, Konstanz, Heidelberg, Tübingen, Stuttgart, alles diese Ortsangaben finden Sie, weil da die Verlagslandschaft so dezentralisiert ist. Wenn man da die Ortsangabe hat, dann kann man sich schon ungefähr vorstellen, welches Sortiment von Verlagen da überhaupt da ist. Anders ist das in Frankreich. In Frankreich erscheinen die meisten Bücher in Verlagen, die in Paris angesiedelt sind. Und wenn Sie dann angeben, das Buch Paris 2000, dann ist das, was den Ort angeht, nicht unbedingt sehr aussagestark, was sozusagen die Informationen angeht. Also sind die Franzosen schon sehr früh dazu übergegangen, die Ortsangabe zu präzisieren und zu schreiben, Paris, Doppelpunkt, zum Beispiel Verlag Gallimard oder in Klammern dahinter Gallimard oder Paris, L'Edition, L'Armatan, Klammer dazu. Das heißt, den Namen des Verlages mit einem Doppelpunkt dahinter oder mit einer Klammer dahinter zu setzen, weil es einfach in Paris so viele Verlage gibt. Ähnliches finden Sie im angelsächsischen Bereich, wo hinter London oder New York oft auch der Verlagname in Klammern angegeben ist oder nach einem Doppelpunkt. Nun sind seit Jahren etliche deutsche Verlage, die sich jetzt auch im internationalen Wettbewerb präsentieren wollen, dazu übergegangen, neben dem deutschen provinziellen Verlagsort sich Dependancen in den Metropolen zuzulegen. Dann liest man zum Beispiel La, Paris, New York, Moskau. Ne? Oder so. Das gibt natürlich dann mehr her, als wenn da nur La steht. Ne? Aber diese Reihung von Verlagsorten, Campus Verlag, Frankfurt am Main, Paris, New York, Moskau, ne? Das macht uns dann viel Arbeit, denn jetzt müssen wir, wenn wir es eben genau machen wollen, diese ganze Reihe der Verlagsorte aufführen. Wenn Sie meine Texte lesen, so schreibe ich manchmal einfach Frankfurt/M. Also das muss man schon schreiben, weil wir haben ja auch Frankfurt O, da gibt es ja auch Verlage, nicht? Das wäre Frankfurt/O, nicht? Frankfurt Main und füge dann einfach ein und so weiter hinterher. Frankfurt und so weiter, damit ich mir nicht die Mühe machen muss, diese ganzen Sachen abzupinnen. Ja, ich bin auch in einer Zeit groß geworden, da reichte es, wenn man nur jeweils bei London, Paris und New York den Verlag angab. Bei anderen war das unnötig, das ist klar. In Birmingham musste man keinen Verlag angeben, weil in Birmingham gab es nur drei Verlage. Nicht? Ingelheim gibt es sowieso nur einen Verlag, St. Ingelheim. Etc. Aber, meine Damen und Herren, Sie wachsen ja jetzt in eine andere Situation, in eine globalisierte Welt und ich empfehle Ihnen einfach, egal was Ihre Hochschullehrer sonst von Ihnen verlangen, wenn Sie Ihre Literatur dokumentieren, gehen Sie jetzt gleich auf die Standards, die sich in 3-4 Jahren durchgesetzt haben und das heißt, nennen Sie grundsätzlich entweder nach dem Ort mit Doppelpunkt oder nach dem Ort mit Klammer den Verlagsnamen ein. Dann sind Sie auf jeden Fall sind Sie auf der sicheren Seite. Früher sagte der Ort für sich eben schon etwas über die Bedeutung eines Buchs, in welchem Ort es gedruckt wurde. Wenn in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Buch, da stand dann, was weiß ich, Winterthur 1845, dann leuchteten gleich alle Augen. Warum? Weil man wusste, dass in den 1845 in Winterthur eine große Kolonie von Flüchtlingen aus Europa war, eine Ansammlung von Demokraten, die alle herrliche Texte geschrieben haben, da musste man nur nach dem Ort gehen. Diese Zeiten sind längst vorbei, wo der Ort eine aussagestarke Angabe für die Quelle ist. Heute ist eher umgekehrt. Heute ist der Verlagsname Aussage stärker, denn Verlage müssen eben auch auf ihren Ruf genauso achten wie auf den wirtschaftlichen Erfolg beim Bücherverkauf. Es gibt Verlage, die nur das Edelste überhaupt drucken. Und da können Sie schon allein vom Verlag her sicher sein, da immer wichtige Bücher zu finden. Und es gibt Verlage, die drucken alles. Da müssen Sie die Perlen dann in einem Wust von Textmüll sich raussuchen. Es ist schon wichtig, eine Übersicht zu verschaffen über Verlage. Das können Sie ganz einfach machen, indem Sie sich vornehmen, jeden Monat nehmen Sie sich mal einen Verlag vor. Gucken mal, was die so machen, was sie bringen, was für Sparten die haben, was für Bücher da erscheinen, welche Autoren da sind. Ne? Dass Sie sich so ein Verlagsprofil mal angucken. Und wenn Sie das jeden Monat einen Verlag machen, kann man sich dann auch gut merken, dann haben Sie im Jahr 12 Verlage durch. Und das hilft schon sehr bei der Orientierung in dem Meer von Texten, was Sie auf dem Markt finden. Ja, Ortsangabe, Verlagsort, Verlag, gehört natürlich die Seitenangabe dazu, auf der Sie die Informationen gefunden haben. Und hier sollten Sie ganz genau sein, damit der Leser Ihres Textes dann auch die Stelle in der Quelle schnell findet und nicht erst ein ganzes Buch lesen muss, um auf Ihren Bezugnahme zu stoßen. Deshalb ist die Seitenangabe so wichtig. Sie müssen immer, der Gedanke ist, dass die Spur der Seriosität der Quelle zurückverfolgt werden kann. Wenn Ihre Quelle noch auf der nächsten Seite weiterfließt, schreiben Sie, was weiß ich, Seite 451f. Wenn es auf mehrere Seiten sich bezieht, schreiben Sie, was weiß ich, Seite 398 bis 403, das kennen Sie vielleicht schon alles. Wenn sich die Stelle auf einen Aufsatz bezieht, geben Sie zuerst die Seitenzahlen des Aufsatzes an. Der Aufsatz geht, was weiß ich, von 100 bis 150 in seiner ganzen Länge und geben dann die Stelle an, wo Sie sich drauf beziehen, schreiben, was weiß ich, hier Seite 35 oder so. Die Ortsangabe bei Webpublikationen ist die URL und die Organisation, die die Webseite betreibt. Wenn Seitenzahlen nicht erkennbar sind, was ja häufig der Fall ist, dann geben Sie einfach die Zahl der Absätze an und nennen den Absatz, auf den Sie sich dann beziehen. Ja, die, hoffen Sie, was, wenn Sie nicht allzu müde sind, mache ich noch 10 Minuten weiter, dann machen wir Schluss. Oder was mit den süchtigen Rauchern? Nichts, okay, gut. Ja. Nichts, okay, die wollte ich. Ja, es ist nämlich gar nicht mehr viel, wie ich sehe. Ich dachte, es wäre noch mehr. Ja, schließlich das Element, das immer ganz vorne steht, nämlich der Autor. Das ist mein letztes, der Autor. Name des Autors, Name der Autorin. Ja, warum ist das wichtig? Alle Informationen über diese Welt stammen von Menschen. Das ist eine anthropologische Tatsache. Man hat zwar schon mal gesehen, wie Schimpansen Bilder gemalt haben, aber der Informationswert war nicht sehr groß. Und Menschen haben in der Regel Namen und sie sind für das, was sie schreiben, auch verantwortlich. Ein wichtiger Gedanke, sie sind dafür verantwortlich. Und sie nehmen die Namensangabe immer so auf, wie sie im Titelblatt steht. Ich empfehle mit ausgeschriebenen Vornamen, wobei Sie wissen müssen, dass im angelsächsischen Bereich der Vorname abgekürzt wird. Wissen Sie, warum der da abgekürzt wird? Haben Sie eine Vorstellung? Damit man nicht anhand des Textes sehen kann, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt. Das ist sozusagen auch eine genderpolitische Maßnahme im Text. Ne? Das kann man auch lange über Mentalitäten von Bevölkerung und Wissenschaftssystemen reflektieren. Ne? Bei asiatischen Namen müssen Sie sich irgendwie klug machen, was da Vorname und Nachname ist. Das ist abenteuerlich manchmal, da stehen Sie davor und okay, und meistens ist es dann doch wieder falsch rum, als Sie es gedacht haben. Bei spanischen Namen, wenn Ihnen mal so einer begegnet, gibt es immer wieder Unsicherheiten, wo denn die Reihe, die endlose Reihe der Vornamen eigentlich aufhört und die Reihe der Nachnamen beginnt. Wo Sie das da machen, ist auch schwierig. Ne? Also, Name ist ein ganz wichtiges Orientierungsmittel. Sie erinnern sich an Foucault, die Ordnung des Diskurses, der Name, nicht? Das ist schon ein Ordnungsprinzip. Und wenn Sie auch weitergehend ein Orientierungsmittel, wenn Sie einen Autor und eine Autorin entdeckt haben, wo Sie sagen, also das war wirklich was, das habe ich ja mit Gewinn gelesen, klare Diktion, keine heiße Luft, informativ, spannend, dann lesen Sie einfach mehr davon und beobachten, wie der Autor oder die Autorin schreibt und nehmen sich diesen Autor, diese Autorin als ein Vorbild. Das ist die beste Art, zu einem guten Schreibstil zu kommen. Ja, also, zur Autorangabe gehören Vorname und Name. Ja, wenn Texte mehrere Autoren haben, führen sie alle Namen auf, ist klar. Wenn ein Autor seinen Aufsatz in einem Sammelband publiziert hat, dann kommt noch der Name des Herausgebers des Sammelbandes dazu. Auch das können wiederum mehrere Namen sein. Kurz und gut, alle Namen von Autoren, Herausgebern, das gehört alles mit zur Quellenangabe. Es gibt aber auch Autoren, die verraten ihren Namen nicht. Die Texte sind anonym. Sie haben einen namenlosen Autor. Wenn Sie sich auf solche Texte beziehen, dann schreiben Sie statt Autornamen einfach anonym, Doppelpunkt, Max Webers Soziologie im Lichte der Bioethik zum Beispiel. Dann haben Sie den Titel Ort da. Anonym. Wenn Sie herausbekommen, wer das ist, der namenlose Autor, dann schreiben Sie einfach anonym, Klammer auf, ist gleich Willi Heimlich, Klammer zu, Webers Soziologie im Lichte der Bioethik, etc. Ort und Zeit. Ort. Manche Autoren schreiben auch nicht unter ihrem bürgerlichen Namen, sondern verwenden ein Pseudonym. Zum Beispiel Günther Anders, über den ich heute Mittag in der Vorlesung gesprochen habe, ist ein Pseudonym. Wenn Sie wissen, wer das wirklich ist, dann schreiben Sie das zum Beispiel. Also Sie schreiben dann Hector Rottweiler, Klammer auf, ist gleich Theodor W. Adorno, Klammer zu, über Jazz in Zeitschrift für Sozialforschung und so weiter. Ne? Warum machen das Autoren sowas? Warum machen sie das? Früher waren es oftmals Situationen politischer Verfolgung, die Autoren dazu gebracht haben, anonym zu bleiben oder sich Pseudonyme zuzulegen. Oder sie haben ein literarisches Doppelleben geführt. Norbert Elias hat wissenschaftliche Texte unter dem Namen Norbert Elias geschrieben. Und dann hat er irgendwann erzählt, er hätte in früheren Jahren hätte er erotische Gedichte unter Pseudonym geschrieben. Da hat er leider nicht verraten, unter was für einem Pseudonym er geschrieben hat, auch nicht verraten, wo die erschienen sind. Wobei die Elias-Gemeinde jetzt immer noch dabei ist zu suchen, wo die eigentlich sind, diese Erotika von Elias. Ja. Heute ist natürlich das Web der Tummelplatz anonymer und pseudonymer Autoren. StudiVZ haben sie ja auch alle hoffentlich ordentliche Pseudonyme sich angelegt. Das ist der Tummelplatz. Das bringt enorme Probleme, was die Sicherheit der Quellen angeht. Das können Sie sich vorstellen. Ich will nur das Beispiel nennen, diese ja sehr populäre freie Enzyklopädie Wikipedia. Kann sich jeder mit seinem Wissen beteiligen, Artikel schreiben, Artikel ergänzen, Artikel verändern. Das läuft seit 2001 übrigens, Wikipedia, und auf der Hauptseite steht drüber, gute Autorinnen, Autoren sind stets willkommen. Aber es bleibt dann häufig einfach dunkel natürlich, wer diese guten Autorinnen und Autoren sind. Es gibt nämlich da mit Absicht und auch begründet, worüber man lange diskutieren kann, keine Autorschaft, keine Oberhoheit über einen Artikel. Jeder kann und darf ohne Rückfragen alles und jedes ändern. Und die Hoffnung ist, dass in dieser Pluralität dass da seriöse Informationen entstehen. Man kann natürlich den Kontakt, das wissen Sie, wenn Sie mit Wikipedia arbeiten, zu Bearbeitern und Benutzern aufnehmen. Manchmal trifft man auch auf sowas Ähnliches wie einen echten Namen, manchmal auf Pseudonyme oder man trifft einfach auf eine IP-Adresse. Dann gibt es auch eine Versionsgeschichte zu einzelnen Artikeln Und wenn Sie mal in die Versionsgeschichten reingehen, das liest sich bisweilen wie ein Schlachtfeld von Informationen und Gegeninformationen und Gegeninformationen und noch wieder Informationen. Wer selber Opfer von Wikipedia-Artikeln ist, der kann ja ein Lied davon singen. Bei mir hat sich das etwas beruhigt, aber ich erinnere noch, im Juli 2006 hat IP 84-73-35-31, war das jemand von Ihnen? Nein, da waren Sie noch nicht. Einen Artikel über mich bei Wikipedia eingestellt. Ich weiß auch gar nicht, wer das war. Und dann sind ein Jahr lang circa 25 teils belanglose, teils heftige Veränderungen gemacht worden von Leuten, die auch anonym geblieben sind. Also es ist schon irgendwie interessant, das so zu verfolgen. Aber als Quelle ist das ja doch mit Vorsicht zu genießen. Und wenn Sie einen Artikel wie über Marx oder über Lenin oder Stalin, also hoch prominente politisch umstrittene Autoren, ist es abenteuerlich, wenn Sie in diese Versionsgeschichten einsteigen. Ja, also da die Texte anonym sind, was machen wir denn dann damit? Dann heißt es eben, was weiß ich, anonym, Artikel Wolfgang Esbach in Wikipedia, URL, Zugriff am und so weiter, Zahl der Absätze hier sowieso. Ich hoffe, Sie kennen schon dieses, Google Scholar, schon bekannt. Das sollten Sie sich auf jeden Fall einrichten, dass Sie da rankommen. Das ist ein Filter, wo nicht aller Schrott erscheint. Ne? Ein Filter, den Sie immer wieder benutzen müssen, wenn Sie im Web nicht versinken wollen. Also das sollten Sie gleich machen. Google Scholar weist vor allem, ist ja auch ganz intelligent gemacht, weist vor allem Zitationen auf. Das heißt, Sie können auch die Vernetzung von Autoren erkennen und können dann weitergehen, im nächsten Schritt Sie auch auf die Seriosität überprüfen. Also zusammengefasst, Quellenangaben nochmal, was wir hatten, bestehen aus vier Elementen, Autortitel, Ort und Jahr. Und das Wichtigste ist überhaupt in Ihren Texten, Sie müssen die Quellenangaben immer zweimal machen, was dem Ockhamschen Rasiermesser eigentlich ja widersprechen sollte. Aber das dient sozusagen der Sicherheit, die Spur zu verfolgen. Einmal machen Sie die Angabe an der Stelle in Ihrem Text, an der Sie sich auf eine Quelle beziehen. Da gehört jeweils auch die Seitenzahl der Quelle hin. Und das andere Mal in einem Literaturverzeichnis am Ende des Textes. Und dafür gibt es verschiedene Zitierweisen. Das finden Sie alles in der Einführung für die Anfertigung von Hausarbeiten. Das will ich jetzt gar nicht weitermachen. Meine Empfehlung geht dahin, auf jeden Fall die kompletten Quellenangaben mit allem Drum und Dran immer in das Literaturverzeichnis hinten aufzunehmen. Da haben Sie es auch später, können Sie besser mitarbeiten, als wenn Sie das alles in die Fußnoten reinnehmen. Und für die Verweise in den Fußnoten oder Anmerkungen oder den Anmerkungen Klammer im Text oder im Fließtext wählen Sie immer das System aus, das für den Leser am handlichsten ist. Nicht für den Schreiber, sondern für den Leser am handlichsten ist, wenn er Ihre Quellen nachgehen will. Also wählen Sie immer die Zitierweise, mit der Sie selber am besten arbeiten können, wenn Sie den Text lesen. Das ist schon ein Unterschied, ob man leserfreundliche Anmerkungen macht oder leserunfreundliche Anmerkungen. Leserunfreundliche Anmerkungen sind für den Hersteller des Textes leicht, für den Leser schwierig. Man sollte höflich sein und dem Leser nicht zu viel auflasten, wenn er sich die Mühe macht, Ihren Text zu lesen. Ja, wann muss denn überhaupt eine Quellenangabe gemacht werden? Drei Fälle sind möglich. Also, eine Quellenangabe ist nötig. Erstens, Sie haben eine Quelle für Ihr Thema benutzt. Was heißt benutzt? Heißt, Sie haben es zur Kenntnis genommen. Sie haben es in der Hand gehabt, Sie haben es gesehen, Sie haben es geblättert, Sie haben es beschnuppert, Sie haben Absätze darin gelesen, Sie haben, irgendwie hat sich Ihr Wissen dadurch vermehrt, verändert, korrigiert. Sie haben es benutzt. Dann kommt diese Quellenangabe nur ins Literaturverzeichnis. Sie haben sie benutzt. Das zweite Mal ist die Quellenangabe nötig, wenn Sie zitieren. Sie zitieren in Ihrem Text, zitieren Sie Sätze oder Halbsätze oder Formulierungen aus einer Quelle, Und dann machen Sie mal zwei Verweise. Einen Verweis in der Anmerkung, im Text oder unten als Fußnote und die zweite eben Aufnahme ins Literaturverzeichnis. Und drittens, Sie haben einen Text benutzt und Sie paraphrasieren, wie wir das nennen, Sie paraphrasieren bestimmte Textstellen, das heißt, Sie geben eine bestimmte Textstelle in eigenen Worten wieder, Sie geben die Informationen in eigenen Worten aus einer Quelle wieder, dann machen Sie auch zwei Verweise, eine Anmerkung, Fußnote in Ihrem Text und die Quelle gehört wieder ins Literaturverzeichnis. Ja, im ersten Semester und im zweiten und im dritten und vielleicht eigentlich auch noch später stellt sich immer wieder die Frage, wann zitiert man wörtlich und wann paraphrasiert man nur? Ich würde sagen, eine Regel ist vielleicht ganz hilfreich. Wörtlich zitieren Sie immer dann, wenn Sie eine fremde Stimme, wenn Sie einer fremden Stimme in Ihrem eigenen Diskurs einen Platz einräumen wollen. Und zwar wollen Sie der fremden Stimme in Ihrer Rede einen Platz einräumen, weil es sich um besonders prägnante Formulierungen handelt, die Sie gern im O-Ton, wie man so sagt, wiedergeben wollen. Das ist eigentlich der Sinn eines wörtlichen Zitats. Da hat das so gut gesagt und das ist so klar, der soll jetzt seine Stimme in meinem Text erheben können. Das liegt natürlich unterliegt einer gewissen Ökonomie. Problematisch wird es, wenn Sie das, was Sie da gelesen haben, so toll finden, dass Sie sagen, ich kann da gar nichts in eigenen Worten sagen. Der hat das eigentlich alles so toll gesagt. Das sieht schlimm aus, wenn Sie selbst nur sehr wenig sagen und das meiste wortwörtlich zitieren. Dann kippt die Sache, dann ist das ja gar nicht mehr Ihr Text. Also ich denke mal so über den Daumen gepeilt, sollten wörtliche Zitate nicht mehr als 25% Ihres Textes ausmachen. So ungefähr, würde ich mal sagen. Dass Sie so eine ungefähre Orientierung haben. Ne? In der Sowjetunion musste natürlich immer viel zitiert werden, insbesondere die Werke Stalins und in der DDR die Werke Honeggers, worauf sich dann der Spruch eingebürgert hatte, dass man gesagt hat, was ist Denken? Denken ist der kürzeste Weg von einem Zitat zum anderen. Ja. Aber wir leben nicht unter solch totalitären Bedingungen. Wenn Sie jetzt paraphrasieren, das heißt mit eigenen Worten eine fremde Information wiedergeben, dann müssen Sie irgendwie sprachlich deutlich machen, wann Sie eben Passagen aus einer Quelle mit eigenen Worten wiedergeben und wann Sie selbst das Wort ergreifen und etwas dazu sagen. Das muss man im Text unterscheiden können. Wie macht man das? Wie unterscheidet man das? Man kann das unterscheiden durch ein Konjunktiv. Nicht? Die konjunktivistische Rede als Paraphrase nehmen. Oder man kann eine Referenz in den Satzbau einbauen. Nicht? Max Weber entwickelt, wie sich das und das zusammenhält. Oder Alfred Schütz zufolge ist das so oder so oder so. Ne? Damit machen Sie die Differenz zu Ihrer eigenen Rede deutlich. Ja, wenn Sie Texte lesen, die Ihnen gefallen, gucken Sie auch mal drauf, wie andere Autoren das machen, wie die Autoren, die Sie lesen, wie die das machen, wie die mit der Zitierweise, mit Literaturhinweisen, mit Paraphrasen umgegangen sind. Aber diese ganze Frage der Fußnote, der Quellen, der Anmerkungen, das ist ein tiefes Thema. Dazu gibt es auch ein hervorragendes Buch. Und wenn Sie mal nicht mehr wissen, was Sie lesen wollen, dann lesen Sie doch bitte von Anthony Grafton Die tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote von 1995. Ein ganz wunderbarer Text. Ja, zum Abschluss noch ein Punkt, der häufig Schwierigkeiten macht. Bei den Quellen, es gibt nämlich zwei Sorten von Quellen. Das kennen Sie vielleicht aus anderen Zusammenhängen schon. Nämlich es gibt Primärliteratur und es gibt Sekundärliteratur. Und das hört sich so harmlos an, nicht? Und bei dem Kommentar, den Sie jetzt nach der Klausur anfangen vorzubereiten, den Sie dann schreiben. Da ist das auch ganz einfach, nicht? Das Buch, das Sie sich aus der Liste ausgesucht haben, das ist Ihre Primärliteratur. Also, was weiß ich, zum Beispiel Elias Prozess der Zivilisation. Und die Bücher und Aufsätze über Elias Prozess der Zivilisation, das sind die, ist die Sekundärliteratur. Und wenn Sie dann Texte von anderen Autoren benutzen, in denen der Begriff Zivilisation erläutert wird, Theorie der Zivilisation im Allgemeinen oder sowas, oder Texte, wo es um den Autorkontext von Elias geht, was weiß ich, Elias in der Weimarer Republik oder so, so gehört das auch alles zur Sekundärliteratur. Denn, das ist ganz wichtig zu wissen, die Differenz von Primärliteratur und Sekundärliteratur, die ist eben relativ, und zwar immer relativ zu dem inhaltlichen Schwerpunkt, den Sie wie einen Pflock einrammen, den Sie setzen, zu der Hauptfrage, dem thematischen Kern Ihrer Arbeit. Das ist beim Kommentar der Grundzüge ist das vorgegeben. Aber bei den meisten Arbeiten im Studium, etwa auch in soziale Konflikte, müssen Sie die Unterscheidung primär, sekundär, Sie müssen sie selbst entwickeln. Das ist eine Entscheidung, die Sie fällen. Also wenn ich das Beispiel nochmal weiterentwickle, Sie lesen Elias und merken, also in diesem Text geht es um die spannende Frage, wann redet man eigentlich von Zivilisation und wann redet man von Kultur? Das ist ja eine vertrackte Geschichte. Wenn Sie daran denken, dass Huntingtons Clash of Civilization Kampf der Kulturen und nicht Kampf der Zivilisationen übersetzt wurde. Stellen Sie vor, Sie sind dann im anderen Seminar und müssen jetzt irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben zum Thema Kultur und oder Zivilisation. Was heißt das? Was ist dann primär, was ist Sekundärliteratur? Primär wären dann Texte, in denen Autoren Kultur oder Zivilisation verwenden, und sekundär wären Texte, die sich dieselbe Frage stellen wie Sie auch. Also wenn Sie über etwas schreiben, haben Sie eigentlich immer zwei Bezugsebenen, zwei Sorten von Quellen. Einmal natürlich die primären Objekte Ihrer Untersuchung. Die Gegenstände, was ist das Objekt Ihrer Untersuchung? Und dann sind Sie in einer Gemeinschaft von Autorinnen und Autoren, die an denselben Gegenständen arbeiten wie Sie, die dieselbe Frage sich stellen. Das sind die sekundären Mitstreiter oder Konkurrenten, von denen Sie der Meinung sind, dass man das so doch nun wirklich sagen kann. Wie gesagt, beim Kommentar ist diese Unterscheidung vorgegeben. Dazu gibt es ja das Merkblatt etc., da haben Sie einige Hinweise zu. Ja. Wichtig ist noch Folgendes, wir leben ja zurzeit in einem weltweiten Konflikt, was die Frage der Anerkennung der geistigen Originalität angeht. Originalität wird in allen Gesellschaften hoch angesehen, aber Gesellschaften unterscheiden sich in der Frage, wie man dem Rechnung trägt, der Originalität. Also in der chinesischen Gesellschaft, um das pointiert zu sagen, ehrt man einen Urheber einer Idee dadurch, dass man seine Werke kopiert, plagiert. Und da das eine Sache der Ehre und des Ruhmes ist, fließt da auch kein Geld. Wir Europäer ticken da anders. Bei uns gibt es Urheberrecht und Copyright. Besonders streng sind natürlich die Normen fürs Abschreiben. Wer seine Quellen nicht ordentlich markiert, den treffen dann Plagiatsverbote. Und die Chinesen kopieren munter, das wissen sie ja, in allen Möglichkeiten. Die Ehre, das ist eine Gesellschaft, die ehrt einen Erfinder dadurch, dass sie es nachmacht. Ja, das ist, hat ein Ethos, wird häufig nicht richtig verstanden, aber es hat ein eigenes Ethos. Ja. Plagiate gibt es eben seit Menschen schreiben können, aber seitdem Unmengen von Texten im Web zirkulieren und man fremde Textbausteine problemlos kopieren, montieren kann und so weiter, wächst natürlich die Verführung und der Zeitdruck natürlich sowieso im BA auch noch. Da wächst die Verführung, irgendwie größere oder kleinere Teile sich einfach rein zu kopieren. Aber meine Damen und Herren, auch wenn Sie Nöte haben, ich kann Ihnen einfach nur raten, lassen Sie die Finger davon. Es ist einfach zu gefährlich. Außerdem verdirbt es Ihren Charakter. also Hausarbeiten.de und Dienste ähnlicher Firmen in Anspruch zu nehmen, ist nicht erlaubt. Beim Institut für Soziologie fügen Sie allen schriftlichen Arbeiten, auch dem Kommentar, diese Erklärung zur Anfertigung von Studienarbeiten bei. Die finden Sie als PDF auf der Homepage, die kommt dazu. Und was jetzt speziell unseren Kommentar angeht, in den Grundzügen, geben Sie Ihren Text immer mit der Erklärung in zweifacher Form ab. Einmal als Word-Datei per E-Mail auf meinen Account und einmal als Hardcopy ins Institut, ins Doppelte. Und wenn wir bei der Korrektur den Verdacht haben, dass irgendjemand dann doch plagiiert hat, dann kriegen wir das natürlich mit der Hilfe der digitalisierten Fassung Ihres Textes, kommen wir dann ganz gut an die wahren Quellen heran. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt doch, ja, hätte ich doch nicht, doch eine Pause machen sollen. Ja, ich wollte Ihnen eigentlich noch einen Text mitgeben, den gebe ich aber nächstes Mal mit, den habe ich die Kopien heute oben gelassen, nämlich die 10 Gebote, Anweisungen zum deutlichen Schreiben von Trevor Roper, der seinen Text unter Studierenden hat kursieren lassen. Das bringe ich nächstes Mal weg. Ja, jetzt ist noch ein bisschen Zeit für Weihnachtseinkäufe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durch die Lektüre Ihres Buches durchkommen, dass Sie sich ein bisschen entspannen, dass Sie sich nicht beim Skifahren die Beine brechen, dass Sie von der Schweinegrippe verschont bleiben, dass Sie sich gut erholen und wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.